Jetzt kommt meine Sidestep. Ich nehme dir das Mic weg. Du machst einen Sidestep, denn dein Track ist kein Rap. Ich wege dich mit der Line weg, also sie ist ein Keck. Ist halt nämlich kein Zweck, denn du bist schlecht und bleibst wack. Erst kommt der Mic-Check, dann rap ich meinen Text. Und wenn das nicht reicht, schlag ich deinen Kopf auf ein Scheißbrett. Also Junge, schleich weg, laber keinen Scheißdreck, bevor ich einen Steinrap auf deinen Kopf eindresch. Ich brauch keine Muskeln, um dir die Fresse zu polieren. Ich nehm einfach die Eisenstange, um dein Schädel zu traktieren. Ich weiß, es ist nicht schön, mit deiner Stange Schläge zu kassieren, doch ich habe keine Probleme damit, Schläge auf deinem Schädel zu platzieren. Denn wir uns aus dem Westen sind am besten im Flexen von Texten, kommt schon ihr Wort und stressen, verletzen, zerfetzen. Doch ihr seid wie besessen von eurem Besten und hab vergessen, mit eurem Fressen könnt ihr uns niemals ersetzen. Also rappt nicht, Bitches. Rah. Ihr seid nicht back im Business. Rah. Also rappt nicht, Bitches. Rah. Ihr seid nicht back im Business. Rah. Also rappt nicht, Bitches. Rah. Ihr seid nicht back im Business. Rah. Also rappt nicht, Bitches. Rah. Ihr seid nicht back im Business. Cliff, SD1 und Paradox, mehr geht nicht. Ich geh aufs Mädchen-Gymnasium und zeige meinen Penis und das täglich, du besägt dich mit deinem Shit-Rap. Fickt euch alle, Mann, ich scheiß auf deinen Diss-Track. Denn deine Jungs hören mein Rap und sagen, boah, ist der Rack. Doch wär das jeder ein Song, dann wär das dein bester Track. Denn ich passe zum Rap wie der Schwanz zu Foxe, wie der Schnaps zu Kotze. Japs, ich hoxe, wenn ich dich bin und meine Bars kicke. Yeah, deine Schwester ist das Girl, was ich in den Arsch wicke. Nur so zum Spaß ist mein aka Big Hustler. Deine halsgefickte Stimme ist nett wie für Big Brother. Meine Jungs ziehen wie bei Crank das Kurs. Deine Bitch auf meinem Schoß, mein Schwanz in ihrer Hand, sie lässt nie wieder los. Wir schießen mit Rhymes und du bist tot. Also rappt nicht, Bitches. Rah. Ihr seid nicht back im Business. Rah. Also rappt nicht, Bitches. Rah. Ihr seid nicht back im Business. Rah. Also rappt nicht, Bitches. Rah. Ihr seid nicht back im Business. Rah. Also rappt nicht, Bitches. Rah. Ihr seid nicht back im Business.